Erster mein Sohn, vergiss meine Lehren nicht, damit dein Herz meine Gebote bewahrt. Zweiter, denn sie werden dir ein langes Leben, glückliche Jahre und viel Wohlergehen schenken. Dritter, Liebe und Treue werden dich niemals verlassen, trage sie immer bei dir und präge sie dir gut in dein Herz ein. Vierter, dann wirst du Gunst und gute Einsicht erlangen, die sowohl Gott als auch den Menschen gefallen. Fünfter, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Sechster, denke auf all deinen Wegen an ihn, dann wird er deine Pfade ebnen. Siebten, halte dich nicht für weise, sondern hab Ehrfurcht vor dem Herrn und meide das Böse. Achter, das wird deinem Körper gut tun und deine Knochen stärken. Neunte, ehre den Herrn mit deinen Besitztümern und mit dem Besten von allem, was du verdienst. Zehnter, dann werden sich deine Speicher mit Überfluss füllen und deine Fässer werden von neuem Wein überströmen. Elfter, mein Sohn, verachte die Erziehung des Herrn nicht und lass dich von seiner Strafe nicht ärgern. Zwölfter, denn der Herr bestraft den, den er liebt, so wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er gern hat. Dreizehnter, glücklich ist der Mensch, der Weisheit findet, und der Mann, der Einsicht bekommt. Vierzehnter, denn ihr Wert ist besser als der von Silber, und ihr Nutzen ist wertvoller als Gold. Fünfzehnter, sie ist kostbarer als Edelsteine, und all deine Schätze können ihr nicht gleichkommen. Sechzehnter, in ihrer rechten Hand ist langes Leben, und in ihrer linken Hand sind Reichtum und Ehre. Siebzehnter, ihre Wege sind angenehme Wege, und alle ihre Pfade führen zu Frieden. Achtzehnter, sie ist ein Baum des Lebens für diejenigen, die sie annehmen, und wer sie festhält, ist glücklich. Neunzehnter, der Herr hat die Erde durch Weisheit erschaffen und den Himmel durch Einsicht befestigt. Zwanzigster, durch sein Wissen haben sich die tiefen Wasser geteilt, und die Wolken lassen Tau herabregnen. 21. Mein Sohn, vergiss sie nicht, sondern halte an Verstand und Klugheit fest. 22. Dann werden sie dir Leben geben und ein schöner Schmuck für deinen Hals sein. 23. Dann wirst du sicher auf deinem Weg gehen und nicht stolpern. 24. Wenn du dich hinlegst, brauchst du keine Angst zu haben, und dein Schlaf wird angenehm sein. 25. Du brauchst dich nicht vor plötzlichem Schrecken zu fürchten, noch vor dem Unglück, das die Bösen trifft. 26. Denn der Herr wird dein Vertrauen sein und deinen Fuß beschützen, damit du nicht in eine Falle gerätst. 27. Weigere dich nicht, dem Notleidenden Gutes zu tun, wenn du die Möglichkeit dazu hast. 28. Sag nicht zu deinem Nächsten, geh jetzt und komm später wieder. Morgen gebe ich es dir, obwohl du es sofort geben könntest. 29. Plane nichts Böses gegen deinen Nächsten, während er friedlich und vertrauensvoll bei dir wohnt. 30. Streite nicht ohne Grund mit jemandem, wenn er dir nichts Böses getan hat. 31. Sei nicht neidisch auf gewalttätige Menschen und ahme keinen ihrer Wege nach. 32. Denn wer vom rechten Weg abweicht, ist dem Herrn ein Greuel, aber mit den aufrichtigen Menschen hat er eine enge Beziehung. 33. Der Fluch des Herrn liegt auf dem Haus der Gottlosen, aber die Wohnstätte der Frommen segnet er. 34. Wenn er es mit Spöttern zu tun hat, spottet er zurück, aber den Demütigen schenkt er Gnade. 35. Die Weisen werden Ehre bekommen, aber die Narren werden Schande ernten.